Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's go to verse 2. Gehen wir zu Vers 2. I'm writing this letter to all the devoted believers who have been made holy by being one with Jesus, the Anointed One. Ich schreibe diesen Brief an alle hingegebenen Gläubigen, die heilig gemacht worden sind, indem sie mit Jesus, dem Gesalbten, eins sind. I really love how the Passion expresses this. Ich liebe es wirklich, wie die Passion-Übersetzung das ausdrückt. Bible simply translated as to the saints in Ephesus, for instance. Andere Bibeln übersetzen es zum Beispiel einfach mit an die Heiligen in Ephesus. Even though this is important, but many people don't even know what that really means. Obwohl das wichtig ist, wissen viele Menschen gar nicht, was es wirklich bedeutet. So Paul makes a very special point to address these people in a very specific way. Paulus legt großen Wert darauf, diese Menschen auf eine ganz bestimmte Weise anzusprechen. And my research and my studying, this comes from older manuscripts that have been discovered. Bei meinen Nachforschungen und meinem Studium habe ich festgestellt, dass dies aus älteren Handschriften stammt, die entdeckt wurden. But look what he says. Schau, was er sagt. He's addressing this letter to the devoted believers. Er wendet sich in diesem Brief an hingegebene Gläubige. I had a dream many, many years ago. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen Traum. The dream that trapped me for a long time. Der Traum hielt mich lange Zeit fest. Many, many months I was disturbed. Viele, viele Monate war ich aufgewühlt. Then I had the same dream again. Dann hatte ich wieder denselben Traum. And in the dream, Jesus was very sad. In diesem Traum war Jesus sehr traurig. Because only about 10% of all of the Christians were true disciples. Weil nur etwa 10% aller Christen wahre Jünger waren. And about 90% were just Christians. Und etwa 90% waren einfach nur Christen. And the Apostle Paul addresses these people as devoted believers. Der Apostel Paulus spricht diese Menschen als hingegebene Gläubige an. And I really would like to challenge you today. Ich möchte dich heute wirklich herausfordern. Don't be a believer. Sei nicht nur ein Gläubiger. Be a devoted believer. Sei ein hingegebener Gläubiger. Let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. I have a friend in the United States. Ich habe einen Freund in den Vereinigten Staaten. And I have said that in one of the devotions already. Das habe ich schon in einer der Andachten erwähnt. But it's good to repeat it. Aber es ist gut, dies zu wiederholen. And my friend's name is Michael Sullivan. Mein Freund heißt Michael Sullivan. And he was taking care, he was leading the Kansas City Prophets. Er war der Leiter der Kansas City Prophets. He's a very, very strong prophet. Er ist ein sehr, sehr starker Prophet. And I remember when Michael said, ich erinnere mich daran, wie Michael sagte, so many Christians talk about what does it cost to be a real disciple of Jesus. So viele Christen sprechen darüber, was es kostet, ein wahrer Jünger Jesu zu sein. And he said, it's the wrong question. Er sagte, das ist die falsche Frage. The right question is, what does it cost if we are not a real disciple of Jesus? Die richtige Frage ist, was kostet es, wenn wir keine wahren Jünger Jesu sind? And then he added something that I never forgot, even though he said it about 30 years ago. Dann fügte er noch etwas hinzu, das ich nie vergessen habe, obwohl er es vor etwa 30 Jahren sagte. He said, if you are not a true disciple of Jesus, it might cost some other person their salvation. Er sagte, wenn du kein wahrer Jünger Jesu bist, könnte es einem anderen Menschen das Heil kosten. And he said, und er sagte, a true disciple of Jesus will give his life totally to Jesus so that he can use him. Ein wahrer Jünger Jesu wird sein Leben komplett an Jesus übergeben, damit er ihn gebrauchen kann. A Christian simply will live for himself and one day go to heaven. Ein Christ lebt nur für sich selbst und geht eines Tages in den Himmel. And I never forgot. Das habe ich nie vergessen. And I kept thinking and praying about this a lot. Ich habe viel darüber nachgedacht und gebetet. If you are a devoted believer or if you are not a devoted believer. Ob du ein hingegebener Gläubiger bist oder nicht. Do you know what the difference could be? Weißt du, was der Unterschied sein könnte? Hundreds, maybe thousands of lives not impacted by the power of Jesus. Hunderte, vielleicht tausende von Leben, die nicht von der Kraft Jesu berührt werden. I don't think Many Christians understand the seriousness of being a devoted believer. Ich glaube, viele Christen verstehen nicht, wie wichtig es ist, ein hingegebener Gläubiger zu sein. Because unfortunately, Christianity has become a very consumer Christianity. Denn leider ist das Christentum ein Konsumchristentum geworden. Because we've preached a gospel that is a consumer gospel. Denn wir haben ein Evangelium gepredigt, das ein Konsumevangelium ist. Come to Jesus and he will fix your problems. Komm zu Jesus und er wird deine Probleme lösen. We need to go away from a consumer gospel to the true gospel. Wir müssen weg von einem Konsumevangelium hin zum wahren Evangelium. The true gospel is Jesus has died for me so that I don't have to live for myself anymore. Das wahre Evangelium ist, Jesus ist für mich gestorben, damit ich nicht mehr für mich selbst leben muss. And devoted believers will always impact other Christians. Hingegebene Gläubige werden immer eine Auswirkung auf andere Christen haben. I've had hundreds of people ask me. Hunderte von Menschen fragten mich. In fact, probably thousands of people. Wahrscheinlich sogar Tausende. They've asked me to help them find their purpose, find their calling. Baten mich, ihnen zu helfen, ihre Bestimmung, ihre Berufung zu finden. People have offered me money to prophesy their calling, their purpose to them. Menschen haben mir Geld angeboten, damit ich ihnen ihre Berufung, ihre Bestimmung prophezeie. May I challenge you today? Darf ich dich heute herausfordern? Do you know what your true calling is? Weißt du, was deine wahre Berufung ist? To be a devoted believer. Ein hingegebener Gläubiger zu sein. To be one that completely surrenders every part of his life to Jesus Christ. Jemand, der sein ganzes Leben Jesus Christus ausliefert. One that surrenders his thoughts, his feelings, his words and his actions to Jesus Christ. Jemand, der seine Gedanken, seine Gefühle, seine Worte und sein Handeln Jesus Christus ausliefert. It is an impossibility. Es ist unmöglich. That a devoted Christian is not going to be used by God. Dass ein hingegebener Christ nicht von Gott gebraucht wird. Why is this an impossibility? Warum ist das unmöglich? Because God doesn't do anything unless he works together with men. Weil Gott nichts tut, es sei denn, er arbeitet mit Menschen zusammen. And since God always wants to do something in this world and touch other people, da Gott immer etwas in dieser Welt tun will und andere Menschen berühren will, he needs devoted people so that he can express himself. Braucht er hingegebene Menschen, damit er sich selbst ausdrücken kann. Because the moment you are devoted to Jesus Christ, denn in dem Moment, in dem du dich Jesus Christus hingibst, Jesus will say, wonderful, I have somebody through whom I can express myself. Sagt Jesus, wunderbar, ich habe jemanden, durch den ich mich ausdrücken kann. So, devotion to Jesus is not only about you, it's about impacting thousands of other lives. Wenn du dich Jesus hingibst, geht es also nicht nur um dich, sondern darum, tausende von anderen Leben zu beeinflussen. Let's stop making Christianity all about us. Hören wir auf, das Christentum nur auf uns zu beziehen. Let's be devoted believers because Jesus is worthy of it and the world needs it. Lasst uns hingegebene Gläubige sein, denn Jesus ist es wert und die Welt braucht es. Let me challenge you. Ich fordere dich heraus. If you live a life as a devoted believer, I guarantee you, you will see God starting to use you. Wenn du ein Leben als hingegebener Gläubiger führst, garantiere ich dir, dass Gott beginnen wird, dich zu gebrauchen. Go ahead and become a devoted believer. Mach dich auf und werde ein hingegebener Gläubiger. See you tomorrow. Bis morgen.